Byte FM. Es ist 17 Uhr. Die Nachrichten. Ich bin Dirk Zeitler. Ermittlern in Deutschland ist ein Schlag gegen die italienische Mafia-Organisation 'Ndrangheta gelungen. Bundesweit waren mehr als 1000 Polizisten an dem Großeinsatz beteiligt. Dutzende Wohnungen wurden durchsucht und rund 30 Haftbefehle vollstreckt. Auch in anderen EU-Staaten gab es Razzien und Festnahmen. Das war eine verdammt gute Arbeit, betonte NRW-Innenminister Reul in Düsseldorf. Wie Sie sehen, wir können stören. Wir ziehen sie aus dem Verkehr, die sich die Hände schmutzig machen und die sich dabei nur den Profit einstecken. Nach jahrelangen Ermittlungen hatten die Fahnder heute in mehreren italienischen Regionen und auch in anderen Staaten wie Deutschland zugeschlagen und insgesamt rund 150 Menschen festgenommen. Der ukrainische Präsident Zelensky wird Mitte Mai Berlin besuchen. Darauf bereitet sich die Polizei in der Hauptstadt vor. Er wolle übernächstes Wochenende auf Einladung von Bundeskanzler Scholz nach Berlin kommen, sagte eine Polizeisprecherin. Zum letzten Mal war Zelensky Mitte 2021 in Berlin, um die damalige Bundeskanzlerin Angela Merkel zu treffen. Etwa ein halbes Jahr später wurde die Ukraine von Russland angegriffen. Seitdem hat Zelensky Deutschland nicht mehr besucht. Die Bundesregierung hat die Einladung Zelenskys durch Kanzler Scholz bisher nicht bestätigt. Die Polizei hier in der Hauptstadt bereitet trotzdem schon jetzt entsprechende Sicherheitsmaßnahmen vor. David Riemer, Redaktion. Deutschland will 2 Milliarden Euro für den grünen Klimafonds zugunsten ärmerer Länder bereitstellen. Das kündigte Bundeskanzler Scholz beim Petersberger Klimadialog in Berlin an. Der Wandel zur Klimaneutralität müsse auch finanziert werden, erklärte Scholz bei seiner Rede zum Abschluss des internationalen Treffens. Deutschland gibt damit nach Regierungsangaben als erster größerer Geber seinen Beitrag für die Finanzierungskonferenz bekannt, die Anfang Oktober in Bonn stattfindet. Ein Schüler hat in einer Belgrader Schule auf Mitschüler und Schulpersonal geschossen und dabei 8 Kinder und einen Wachmann getötet. Das teilte das serbische Innenministerium auf seiner Homepage mit. 6 weitere Schüler sowie ein Lehrer seien verletzt worden. Der mutmaßliche Schütze wurde noch auf dem Schulhof festgenommen. Zum Wetter, die aktuelle Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes. Heute im Norden und Osten sowie in Teilen Südostdeutschlands wolkig, in Südostbayern nur eine geringe Schauerneigung. Sonst ist es heiter, vom Westen und Südwesten bis zur Mitte teils sonnig und trocken. In der Nordosthälfte 11 bis 15 Grad, in der Südwesthälfte liegen die Temperaturen bei 16 bis 22 Grad. Morgen wird es dann noch etwas wärmer mit Temperaturen zwischen 17 Grad im Nordosten und 26 Grad am Oberrhein maximal. Dazu ist es dann meist sonnig. Das waren die Nachrichten. Golden Glades, das ist die Sendung auf Byte FM, die sich mit Musik unter dem Radar beschäftigt, die es aber allemal verdient hat, gehört zu werden. In dieser 2-stündigen Ausgabe mit dabei ist das Lo-Fi-Trio The Buck Club aus Wales, erzählerischer Sophistipop von The Hepburns sowie hymnischer Folkrock von und mit Lavinia Blackwall. Mein Name ist Sandra Z. und wir starten direkt durch mit kantigem Indie-Rock aus Chicago. We'll be right back. Als Eckpfeiler gedient haben dürften die frühen Platten von Ecstasy, Devo oder auch Gang of Four, als Deeper 2014 in einem Keller in Chicago ihre Arbeit aufnahm. Derzeit präsentiert das Projekt Deeper seine erste Single für Sub Pop Records und dürfte in diesem Jahr noch ein neues Album folgen lassen. Bereits erschienen ist eine neue Platte von Aber Labor Union und auch da geht es mitunter recht zackig zu. Wie es sich hier nervös im Kreis dreht, unterstützt vom stoischen Krautrock-Beat. Forever Green heißt das Stück von Aber Labor Union. Die Band aus Atlanta, die hat fast unbemerkt im Januar ein neues Album Yonder veröffentlicht und sich damit auf jeden Fall noch etwas Aufmerksamkeit verdient. Ihr hört Golden Glades auf Byte FM. Anfang März, da hatte ich die Sondersendung auf hoher See zusammengestellt. Falls ihr Mitglied seid in unserem Förderverein Freunde von Byte FM, dann könnt ihr die 2 Stunden mit Musik rund um das Thema Seefahrt und Wasser nochmal in aller Ruhe nachhören. Das Album Sea Glass von Susan James, das hätte noch fabelhaft ins Konzept gepasst. Poseidon's Daughter heißt ihr Song. Und den hören wir jetzt. From the gray salt water comes Poseidon's daughter, closer, closer to you. You. disappeared into the phosphorus haze. She will be their messenger, water and the wind, leaks upon leaks till her message is surfacing. Kaleidoskopartigen Melodien arbeitet die südkalifornische Musikerin Susan James. Ihr Album Sea Glass von 2015, das formte sie in Zusammenarbeit mit dem irischen Arrangeur Sean O'Hagan. Aktuell ganz neue Klänge gibt es von Lavinia Blackwall. Blackwall war über viele Jahre die starke Stimme hinter dem psychedelischen Folk-Outfit Trembling Bells. Inzwischen singt sie ihre eigenen Songs, orientiert sich da am klassischen Songwriting und am Folkrock, und sie hat dazu noch etwas Wichtiges zu sagen. Led the way. Damage We Have Done von Lavinia Blackwall wirkt zwar irgendwie aus der Zeit gefallen, aber hat doch eine ganz wichtige Message, nämlich, dass uns nur eine kurze Zeit auf diesem Planeten zur Verfügung steht und dass das Leben, das wir führen, ökologische Konsequenzen hat. Das Gewicht dieser Botschaft allein ist schon über die Musik und den eindringlichen Gesang von Lavinia Blackwall deutlich zu spüren. Unter dem Radar bewegt sich auch der Mann mit der Walrossmaske, Pixie Jones. Er singt für uns die Nummer The Fool. Save your questions for the fool. He has all the answers you want. Send them on a page that's ruled. You write in peculiar font. Seek out what is true and false. He won't leave you much of a clue. Benefit or suffer loss, the outcome will be up to you. Take his smiles with a pinch of salt. Try hard to keep your cool. You make out that it's all your fault and imply that it's you who's the fool. If you pass this early test, you just got one to go. Be alert, be at your best. His words will now begin to flow. Seek again what's true and false. You know by now what to do. But watch out for the double cross. It's you who'd have tried on you. See your wounds are filled with salt. You whisper it'll be over soon. And you believe that it's all your fault. You'll never outsmart. Inside out. Powerballade Jacqueline geradezu klassisch barock verpackt, und es gibt mehrere Menschen, die so heißen und dazu noch Musik machen. Dieser Sam Hoffman kommt aus Nashville, Tennessee, und er veröffentlicht seit 5 Jahren seine Songs vorzugsweise auf der Plattform Bandcamp.com oder via Saturday Records. Das ist eine kleine Plattenfirma, die sich auf Tapes und limitierte Lathe-Cut-Singles spezialisierte, also absolute Liebhaberprodukte. Unseren nächsten Kandidaten, den dürften einige von euch bereits auf dem Schirm haben. Immerhin hat Damien Jarrado seit Anfang der 90er, so Pi mal Daumen, an die 18 Alben veröffentlicht. Sometimes You Hurt the Ones You Hate heißt das neueste Werk von Damien Jarrado, und das zeigt sich ziemlich kompakt, dazu noch aufwendig produziert, wobei der gewohnte Vintage-Charme immer noch klar die Oberhand behält. Und in dem eben gespielten Stück James Hoskins, da verhandelt Jarrado die wahre Geschichte des amerikanischen Bürgers, der im Oktober 1980, nachdem er zu Hause seine Freundin erschossen hatte, einen Fernsehsender in Cincinnati in Geiselhaft nahm, mit der Waffe in der Hand noch freundlich interviewt wurde. Vor der Kamera erklärte James Hoskins absolut ruhig und fast schon sympathisch, wie er mit den Zuständen hadert, mit der Korruption von Politik und Polizei und der sozialen Ungerechtigkeit. Bevor die Polizei das Gebäude dann stürmte, hatte sich Hoskins bereits selbst hingerichtet. Wir hören gleich noch eine musikalische Biografiearbeit. Es gibt auch so einige Songs über Fußball oder über Fußballhelden wie George Best, aber Tischtennis, das ist immer noch so eine Disziplin abseits des Rampenlichts. Wie gut, dass die Band The Hepburns hier für Abhilfe schafft. It's still a time at a Birmingham secondary modern. The other pupils are playing outside. But you stay in the classroom, you stay in to practice your footwork. There's not much room, so with tables and chairs you can lie. You were told to keep out of the way. When you played at the YMCA, la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Desmond Douglas, you leave without qualifications to work on the buses. West Midlands Transport. Now the sound of your plimsolls, it echoes around the bus station. A job in the office, considerate bosses, make sure you don't damage your hands. You were told to keep out of the way when you play. Desmond Douglas, geboren in Kingston, Jamaika, ist ein englischer Tischtennisspieler. Er war 11-maliger englischer Meister und hatte dennoch Probleme, seinen Lebensunterhalt zu verdienen, sodass er für 8 Jahre nach Deutschland ging, um in der Bundesliga für Borussia Düsseldorf zu spielen. All das ist schon viele Jahre her, aber nicht vergessen worden von der walisisch-holländischen Formation The Hepburns, die in einem ihrer Songs vom Werdegang dieses Spitzensportlers Desmond Douglas berichtet. The Hepburns, die haben außerdem eine neue Platte raus. Only the Hours war vor 5 Jahren bereits fertiggestellt, landete dann aber doch noch in der Schublade, erst nachdem das neue Bandmitglied Estella Rosa die Aufnahmen zu hören bekam, wurde das Material nochmal bearbeitet und ergänzt und liegt nun vor in Form kleiner Geschichten über einfache Menschen. Zum Beispiel über die, die uns immer die Pakete ausliefern. Not as deadly as taking for cold. It's long hours, but it pays more than the dough. On the parcel. On the parcels. was a dream. For futures that were never meant to be. On the parcels, on the parcels, on the parcels. Grammar school, but still can't make ends meet. So what's the Latin for I can't afford to eat? So you go on the parcels, Monsieur Marceau. Won't you please aidez-moi, please aidez-moi tout de suite. Illuminated by halogen. Parcels von The Hepburns. Musikalisch eher rudimentär gehalten ist das, was das Quartett Terry uns gleich vorführt. Hinter dieser betont simpel gehaltenen Fassade gibt es aber einiges zu entdecken. So nimmt das Quartett auf seiner vierten Platte Call Me Terry Australiens korrupte koloniale Geschichte unter die Lupe und hat auch einen Song über Jane Roe im Repertoire. Jane Roe. Das war das Pseudonym einer Frau, die sich vor 50 Jahren erfolgreich in den USA für ein liberales Recht auf Abtreibung einsetzte. Dieses Recht, das wurde letztes Jahr dann vom obersten Gericht in den USA wieder gekippt. Norma McCorvey, alias Jane Roe, hat diese reaktionäre Entscheidung nicht mehr miterlebt. Sie verstarb bereits im Jahr 2017. Of course I'm not acting now. Not need enough that really set me on fire. Paid a sum, took the sum to play the role of change of mind. 5, 6, 9, 1, 1. Baby, baby, baby, it's your choice. Yours you choose. FM. Attendant Anna sorgt aktuell von Paris aus für verführerisch coolen Indie-Pop. Und es lohnt sich doch immer mal, den Blick links und rechts in andere Länder zu werfen, was da so läuft. In Belgien zum Beispiel gibt es die Gruppe Fans. Deren Gitarrist und Sänger Niels Hendricks hatte erst vor wenigen Monaten ein schönes Soloalbum in seiner Muttersprache Flämisch abgeliefert. Nun mit seiner Indie-Rock-Band Fans wird wieder auf Englisch gesungen. King to the Blind handelt von dem süßen Gefühl, endlich das Licht zu sehen, um dann aber festzustellen, dass doch alles nur eine Illusion ist. Western Come soll es heißen, das neue Solowerk von Corey Hansen. Sein fortlaufendes Western-Thema geht elektrisch verstärkt in eine neue Runde ab Ende Juni. Nun die große Preisfrage. Was passiert, wenn man eine Country-Platte rückwärts abspielt? Nun ja, der Sänger bekommt zuerst sein Pferd, dann seine Farm und zum Schluss auch noch seine Frau wieder zurück. Natürlich, es gibt Ausnahmen, aber das Genre Country und Western, das zeigt sich doch gerne romantisch verklärt und es gibt immer diese gewisse Schwermut, die da mitschwingt. Wenn nicht in der Musik, dann doch zumindest in den Lyrics. So einen Fall haben wir auch bei Admiral James T. und seinen 16 Country and Western Hits. In the heat of the moment, I freeze from the cold and turn into stone. I am my own opponent, I'm always at home, but I'm not alone. I'm not alone. There's a cracking about everything. Whole stack to a heft. We paralyze our senses so there ain't no burden left. We used to be on fire amid the hearts that burn like coal. A long forgotten goal. In the heat of the moment, I freeze from the cold and turn into stone. I am simply asking, who has got the guts to make this time more easy passing? Who shed no tear over the years that we have lost? We drew the lines ourselves, the ones that we have crossed. Freeze from the cold and turn into stone. I am my own opponent, I'm always at home, but I'm not alone. Diese Musik muss man gar nicht so weit reisen. Admiral James T., das ist das Alter Ego von David Langhardt aus Winterthur. Er tritt nicht nur als Musiker mit breit gefächerten Projekten in Erscheinung, sondern ist auch Produzent mit eigenem Studio, wo viele bekannte Schweizer Acts ihre Songs aufnehmen. Und eigentlich hatte Langhart seine Kunstfigur den Admiral schon an den Nagel gehängt, das Projekt aber wieder aufleben lassen mit Songs aus dem Bereich Country und Western, denn das war immer die Musik, die sein letztjährig verstorbener Vater immer am liebsten hatte. Sehr treffend auch der Begrüßungsslogan auf seiner Bandcamp-Seite. Da steht nämlich Admiral James T., still unknown since 1994. Und relativ unbekannt, obwohl er viele goldene Hits aus der Tasche zaubert, dazu noch produziert in den legendären Abbey Road Studios, ist die Ein-Mann-Band Novelty Island. Turn to me, sail away on better seas till we wake up in a different color. Time. Turn to me, and you know where I'll be, 'cause I left all the lights turned on for you. Just seems all hidden in the shadows of the blue. So turn to me, set a lonely ocean free, if it idles in the distance of your mind. So turn to me, sail away on better seas till we wake up in a different colored time. Ihr hört die Sendung Golden Glades auf Byte FM. Shame is the color of my eyes now that I see. Dicht dran am Ohr der Hörenden ist die Stimme von Jana Horn, verträumt und hypnotisch. The Window is the Dream heißt das zweite Album für die texanische Singer-Songschreiberin und dieses soll sie isoliert in einem einzigen Raum geschrieben haben. Introvertiert geht es weiter hier im Programm von BeatFM mit einer Single von Dana Gavinsky. Das Stück heißt My Thoughts. Oh, 7-Inch-Single My Thoughts war ursprünglich als kleines Extra gedacht zu der Sondervinylausgabe ihres letztjährigen Albums When It Comes. Anfang des Jahres, da stellte Dana Gavinsky dieses Stück aber nochmal digital zur Verfügung. Außerdem hat die kanadisch-serbische Musikerin aus London auf dem neuen Werk ihres Labelkollegen Spencer Cullum mitgewirkt. Sie ist im Hintergrund zu hören in diesem Song. What a Waste of an Echo von Spencer Cullum featuring Dana Gavinsky. Stimmen kommen hier galant zusammen. Quiet Island nennt sich das Projekt aus Genf und hat frisch diese neue Single raus, Overflow. Verhandelt wird damit die Informationsflut, mit der wir uns doch tagtäglich herumschlagen müssen. Schließen wir doch besser nochmal kurz die Augen und träumen weiter mit dem Easy Listening Pop des Italieners Giorgio Tuma. FM. of a drug. It's soft and it's deep, it's wild and it's tough. I know you like me, you liked me a lot. Maybe I liked it, wouldn't mind if I've not. Maria de Wall, aufgewachsen in Südtirol, inzwischen in München beheimatet, wo sie unter anderem das Schlagwerk bedient für Angela Augs, zeigt sich erstmals als Solokünstlerin und hinterlässt schon mal einen guten ersten Eindruck mit der Single As We Both Knew Before. Mit etwas Glück folgen dieses Jahr noch weitere Stücke und 2024 dann auch das erste Album von Maria de Wall. So, wir werden das Tempo hier in der Sendung nochmal kurz anziehen, gehen dafür rüber nach Island zu dem Projekt Myrkvi, was auf Isländisch nichts anderes als eine Sonnenfinsternis bezeichnet. Die Musik dazu, die klingt wenig düster, sondern versprüht eher so ein klassisches Indie-Rock-Feeling à la The Strokes. Don't take it too long. Self-Pity heißt diese beschwingte Single von Myrkvi und das Projekt aus Island, das wird Anfang Mai ein paar Konzerte in Deutschland spielen, dort vor allem den Norden besuchen mit Live-Terminen in Kiel, Bremerhaven, Berlin, Lübeck und in Rostock sind Myrkvi zu Gast. Unter dem Radar lief bislang auch das, was das walisische Trio The Buck Club abliefert. Wie gut, dass die kanadische Plattenfirma We Are Busy Buddies zwei ihrer Alben in sein aktuelles Programm mit aufgenommen hat. Hier sind The Buck Club. Amtlicher Indie-Rock ist das, wofür The Buck Club steht. Gut gelaunt und charmant singen sie hier über den Little Coy Space Boy, zuerst veröffentlicht 2022 mit dem Album Green Day in F Major. Ein Jahr zuvor, 2021, erschien das Mini-Album Pure Particles und auch das bekam jetzt nochmal einen Re-Release. Wir hören das titelgebende Stück Pure Particles. Von und mit The Buck Club aus Südwales. I'll cry and ask you why. Takes the fun out of it. Byte FM. You're not what I wish for, may it might come true. Lest I'm left you wondering what else to do. If you've had enough, little button von Vanity Mirror, die klingen eigentlich wie wiederentdeckte 60s Nuggets. Daran haben sie sich gut orientiert. Vanity Mirror mit ihren nostalgischen Pop-Hits, die sie in Los Angeles, Detroit, Toronto und Montreal eingespielt und demnächst mit dem Album Puff veröffentlichen werden. Zu einer anderen Zeit hätte das Duo Vanity Mirror sicher gute Chancen gehabt, um damit reich und berühmt zu werden. Ein absoluter Geheimtipp ist auch unsere nächste Kandidatin. Obwohl Laurie Stivers mit Anfang 20 zur rechten Zeit am richtigen Ort war, fiel ihr in London produzierter 70er-Jahre-Pop doch irgendwie unter den Tisch. 50 Jahre später sind ihre Solo-Sachen nun gesammelt endlich vereint. Gemini Girl, The Complete Hush Recordings heißt die Songsammlung. Stivers selbst wird davon nichts mehr haben. Sie verstarb 1998 als eine in Vergessenheit geratene Künstlerin, obwohl sie mit ihren opulent ausgeschmückten Klaviersongs durchaus an andere große SongschreiberInnen jener Zeit erinnern lässt. Hier ist Musik von Laurie Stivers. Imagine that the lights have gone out. There's no water in the tap. No cars anywhere. The trees have grown over the lamplights. Wouldn't you like a snowy night alone with your guitar? To settle back and write a song near a quiet fire. Thank you. sometimes there are voices singing. There was a time when I could fly, I swear it to you now. There was a time when I could fly, I swear it to you. There was a time when I could fly, I swear it to you. There was a time when I could fly, I swear it to you. There was a time when I could fly. Auch ganz hübsch, dieser altertümliche, vielstimmige Folk. Stranger Still nennt sich das Quartett aus Toronto und das hat gerade seine zweite CD in die Welt hinausgeschickt. The Songs Which Are. Nun, die Zeit für Golden Glades, die wird langsam knapp. Wir machen besser direkt weiter mit den sehnsüchtigen Gitarrensounds von Doug Tuttle. We'll be right back. Furnishings, das dritte Solowerk des Australiers Lachlan Denton, erzählt Persönliches aus seinem Leben und gibt auch einen Hinweis darauf, dass er ein guter Handwerker ist. Nicht nur auf musikalischer Ebene, sondern auch als Möbeldesigner. Zur Veröffentlichung seines Albums Furnishings wird in Melbourne auch seine erste Möbelkollektion zu sehen sein. Und soweit ich das von den Fotos her beurteilen kann, zeigt Lachlan Denton auch hier einen exquisiten Geschmack. Der kanadische Sänger und Songwriter Grant Davidson alias Slow Leaves wohnt in Winnipeg, Manitoba und träumt davon, in einer amerikanischen Band zu spielen. Wobei ihm bereits klar ist, dass die Realität doch immer etwas anders aussieht als das, was man sich insgeheim erhofft. All right. Another picture to remember you by. Byte FM. Das waren die schottischen Gitarrenpopper Dropkick mit ihrer Nummer Unwind. Nun, zu guter Letzt gibt's noch eine Portion kosmischer Synthie-Pop direkt aus Glasgow. Tomorrow Syndicate nennt sich die Band und Interface ist ihre neueste Single. Damit also gehen wir raus für heute aus der Sendung Golden Glades. Am Mikrofon war Sandra Z. Ich sage vielen Dank fürs Einschalten und tschüss, bis zum nächsten Mal hier im Programm von Byte FM.